Herzlich willkommen zum Sylfmedia.de Podcast. Ja, hallihallo. Und Hallöle. Genau. Hi. Ja, Holger ist auch dabei. Wir sind wieder, wir sitzen zusammen. Bisschen ungewohnt alles noch, so mit Kopfhörern. Mit neuer Technik. Mit neuer Technik. Stimmt, beim letzten Podcast hattest du ja noch nicht. Mit Maren, den hatte ich den letzten Podcast schon so semi-professionell mit zwei Mikrofonen. Ja, aber noch nicht mit dem Mischpult. Noch nichts mit Mischpult, genau. Ja, das Mischpult werden wir auch im Moment nur dafür verwenden, dass ich mich nicht hinsetzen muss und nochmal schneiden brauche. Wie sieht's mit deinen Klopfgeräuschen aus? Das Problem haben wir noch nicht ganz behoben, für dich ja. Für mich ja. Aber für mein dann Mikrofon leider noch. Dann müssen wir jetzt wohl den Tisch nochmal in zwei Hälften. Ja, wir klopfen einfach nicht, so einfach ist es. Nee, du klopfst einfach nicht. Oder ich klopfe einfach nicht, genau. So, ich würde sagen, wir haben heute offenes Thema. Also wir wollten ja eigentlich über Tabletop sprechen. Eigentlich, ja. Aber dadurch, dass ich einen interessanten Termin noch habe, und zwar mir so ein Spiel angucken werde, ne, so ein Tabletop-Spiel, ja. Warhammer, um genau zu sein. Vielleicht komme ich ja mit, weiß ich noch nicht genau. Meinst du, kriegst du es hin? Also es ist der Termin ist morgen ist ja okay, um 13 Uhr. Ja. Echt? Ich hatte noch überlegt, vielleicht ins Videospielermusik. Museum zu gehen, wenn noch jemand mitkommt. Weil na, da will ich ja auch hin. Achso, aber dann lass uns das doch verschieben. Dann lass uns das verschieben. Also okay. Ich will auf jeden Fall hin. Ins okay. Videospiel 8 Euro Eintritt. Habe ich schon nachgeguckt. Gut. Ich glaube, 300 Konsolen sind ausgestellt. Aha. Und ja, gibt es eine Internetseite zu. Steht viel drin über das Projekt. Ja, die Internetseite schreibe ich mir mal auf, die verlinken wir mal. Oh, wie hieß die noch gleich? Das machen wir in den Shownotes unter www.sylfmedia.de/blog. Könnt ihr dann die, was sage ich, Computermuseum-Link. So, ja, aber, also wie gesagt, über Tabletop werden wir nicht so viel sprechen, aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir zumindest unsere Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Wir hatten ja da auch einen Termin. Wir haben uns einen Warhammer-Shop angeschaut. Richtig. Also nicht Games. Neun, zwei. Zwei, ein Games-Workshop. Also so heißt es. Ja, Games-Workshop, genau. Ja, sind extra eine Stunde, anderthalb Stunden dahin. Früher. Ach Mensch, wir haben die Sanduhr wieder zugedreht. Okay. Oh, Gott, das ist ein leises Klopfen. Ein leises, ja. Nee, eine Stunde, anderthalb Stunden sind wir hingefahren, ne? Ungefähr, ja. Ja, und ich hatte einen Beitrag drüber geschrieben. Ja, habe ich gelesen. War eine kleine Enttäuschung, dieser Shop. Sehr entspannt, oh ja. Ja, ja, ja, definitiv. Oh, darf ich das jetzt sagen? Ist in Ordnung, also der war halt... Der also war, unserer Meinung nach. Unserer Meinung nach war der sehr enttäuschend. Von der, ja. Also die Party war ja schon mal gar nicht. Ja, irgendwie, ja? Ich meine... Was definieren die unter Party? Die sind mal Luftballons in den Raum legen. Ja, also im Internet wurde es groß angekündigt, ne? Und dann letztendlich lagen da wirklich nur ein paar Luftballons. Ja. Und vor allen Dingen, und ich dachte noch, das ist der Eingang, weißt du? Also wir sind ja in so einen Raum rein und ich dachte, oh, die stehen hier alle an, da geht's jetzt bestimmt in den richtigen Laden. Und dann war das schon der Laden. Dahinter war die geheime Höhle oder so. Wahrscheinlich. Richtig verrückt. Und, das. Oh, und ich war erstaunt, was die Leute da für Preise gezahlt haben. Ja. Wahnsinn. Was war das, 200? Der eine hat so 217 Euro bezahlt, ja. Wahnsinn. Und der Laden war so groß wie das Wohnzimmer, ne? Wie unser Wohnzimmer hier. Ja. Also echt winzig. Genau, und Richtung zur Küche war dann die kleine Nische von ihm. Das, was bei uns die Küche die war bei dem die Nische, ja. Und der hat uns, also wir haben was mitgenommen. Genau. Du jeweils hast ein Starterpaket. Genau, du hast es ja auch hier. Marines. Ja. Und ja, die ersten zwei, die anderen habe ich noch nicht fertig. Also auch darüber mache ich ja noch einen Blogbeitrag, wo ich dann mal so zeige, wie das aussieht, wenn man die anmalt. Ja, wir sind ja dann noch nach Hellersdorf gefahren, haben uns ja den Shop angeguckt, der uns viel besser gefällt. Viel, viel besser, ja. Genau. Ja, und mit dem hatte ich heute telefoniert, ja, weil ich dachte, wenn wir einen Tabletop-Podcast machen, dann wäre es schön, wenn wir wenigstens mal so ein Spiel auch gesehen haben. Also nachdem wir jetzt wissen, wie das mit Fotos machen und so. Ja, mit den Figuren geht, ne, mit dem Anmalen und so, darüber werden wir dann auch nochmal gesondert reden, was also ein Tabletop eigentlich noch für Reize bietet, außer dass man damit spielt, ne. Ja, und ich fand das Bass dann super interessant. Also es hat mir Spaß gemacht. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das so eine große Komponente ist. Wir waren da in dem Laden ja gewesen und ich hatte den Leo mit bei, der ist ja noch ein bisschen jung und noch nicht so geeignet für diese Bemalung der kleinen Figuren. Nee, würde ich auch sagen. Ja, ich wollte dann so eine bemalte Figur halt mitnehmen, ja, eine fertige, und fragte danach, und da war der ganz empört, der Verkäufer, und sagte, ja, das ist doch gerade das Hobby. Ich sage, ja, aber es ist ja nicht jeder in der Lage. Ja. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann nehmen wir jetzt so eine Kiste mit, nachdem er uns so einen 70-Euro-Kasten erst verkaufen wollte, wo ich sage, Haben sie nicht was Kleines, einfach mal zwei, drei Figuren zum Probieren? Na, er hat sich gedacht, damit die gleich loslegen können zum Spiel. Ja, ja, ja. Ja, und ja, genau, und dann waren wir halt in Hellersdorf in diesem Shop. Genau. Und der war schon um einiges netter, als das Publikum war ein anderes, ne? Ja, jünger, würde ich sagen. Bedeutend, ja. Ja. Bedeutend. Also ja, war ich ja ein bisschen erschrocken, sag ich mal. Echt? Na gut, ja, stimmt, gerade so stimmt, gerade bei Warhammer 40k, ja, was ja ziemlich viel mit Panzern, Schießen und Krieg zu tun hat. Ja, war schon erstaunlich, das stimmt. Aber wenigstens, ja, also ich sag mal, okay, das kann man ja bei diesen Puppen, ist es ja mehr Fantasie als, ja, als irgendwelche brutalen Videospiele. Da möchte ich dann auch gleich nochmal zu Halo was sagen, ne, aber dazu Halo gleich. Halo ist ja wieder ein bisschen harmlos. Ja. Nee, und auf jeden Fall, ich fand den Laden auch vom Ambiente viel besser und der Verkäufer war sympathischer. Ich meine, der in Spandau hat uns ja angeboten einen Malkurs, was ich eigentlich ganz nett fand, genau, für Lau und so ein Probespiel, glaube ich, hat er auch angeboten. Das weiß ich gar nicht. Hat uns gesagt, ich glaube, zugucken oder sowas, ne? Also so wie wir es jetzt den Termin haben. Das war ja unser Ziel eigentlich gewesen, als wir da nach Spandau gefahren sind, dass wir mal sehen, wie da gespielt wird, weil wir dachten, wenn da so viele Nerds sind, kriegen wir was zu sehen. Ne? Aber leider nicht. Aber wir haben das Spielbrett gesehen. Ja. Und das fand ich super. Ja, also, sieht sehr gut aus, das stimmt. Ja. Sehr, also so landschaftlich. Ich möchte nicht wissen, was das für ein Wert war, der auf dem Tisch stand. Ja, also dann, ich denke, da sollten wir echt im gesonderten Podcast da nochmal drauf eingehen, dass wir mal so ein bisschen in die Details gehen. Hast du jetzt schon so eine Figur fertig? Nee, noch keine, noch gar nicht. Nur grundiert, ja. Ja. Ich habe trotz meiner Woche Urlaub das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Wird schon noch. Und übrigens, ich hatte ja nun bei dem Typen angerufen, hier in Hellershof, in dem Warhammer-Shop. Ja, im Shop. Und ich fragte, wann so ein Spiel ist, und dann sagt er zu mir, okay, pass auf, ruf mich mal eine halbe Stunde nochmal an, ich rufe mal ein paar Leute an und schick mal ein paar E-Mails raus. Der will die Werbetrommel rühren. Ob die Spiel kommen, ja. Und dann rief ich ihn an, dann sagt er, nee, also wird heute nichts mehr, aber morgen dann. Ne? Und deswegen werden wir dann morgen dahin gehen. Und hast du ihm gesagt, dass wir auch einen Bericht darüber schreiben? Das werde ich ihm dann sagen. Ja. Das werde ich ihm sagen, wenn ich ihm die Kamera ins Gesicht halte. Er wollte Kunden gewinnen. Na, ich sage dann zu ihm, nichts mit Kunden akquirieren. Genau, jetzt wollen wir unsere Kunden. Ja, ich war echt super erstaunt, dass der so viel angeboten hat. Dass er angeboten hat, jetzt gleich da Leute zusammenzutrommeln. Ja. Das hat mich echt. Und das ist eigentlich, also mir kam das gar nicht richtig wie so ein Laden vor, sondern eher wie so eine Art Internetcafé, wo sich Freunde treffen. Und dieser zweite Shop, ne? Ja. Ja, fand ich, also hast du den Seitenraum gesehen? Da war noch ein Raum dran, da waren ganz viele Bierbänke aufgestellt und da saßen unheimlich viele Menschen. Das Mini-Oktoberfest. Kinder, Jugendliche und auch ältere Herren, die dann. Die haben aber auch Karten und Brettspiele gespielt, habe ich gesehen. Ja, genau. Warst du da drin? Ja, ja. Ja? Ja, ja, ich habe reingeguckt, das war so voll gewesen. Das ist vielleicht das, was der Tim Pritlöff mal im Podcast gemacht hat über Rollenspiele. Vielleicht war es das, ja, was sie da gemacht haben. Die haben wir da richtig mit das Thema. Und so. Also Rollenspiele reizt mich auch noch. Also definitiv gucke ich da auch noch mal tiefer rein. Ich denke, dich würde es auch interessieren. Dann hör dir mal den Podcast an. Ich fand den super. Wäre ein guter Einstieg, ja. Also wird genau erklärt, wie das so funktioniert. Und das werde ich definitiv mal machen. Ja. Übrigens, Entschuldigung. Der Typ, merkt er deinen Satz? Merkt der Halo? Ja. Halo. Nee, Halo war es nicht. Nee, der Typ fragte dann auch, ob ich Warhammer oder Warhammer 40k sehen will. Ja. Ich habe gesagt, ist egal. Ja, ist auch egal. Und wir wollen älter. Jetzt mal sagen, wir wollen Herr der Ringe sehen. Genau. Hat nämlich keiner. Ja, Herr der Ringe ist nämlich auch so ein Spiel, ja. So eine Nische. Auch eine Nische von Warhammer. Und die machen auch, was ich sehr interessant finde, historische Rollenspiele. Na, so normal Fantasy. Genau. Ja. Also nee, nicht Fantasy, sondern wirklich mit historischen Figuren, die Perser gegen die. Ach so. So auch. Sowas machen die auch. Das haben die aber auf der Games Workshop-Seite nicht so beworben. Das habe ich doch gar nicht nirgendwo im Laden gesehen. Nee, in den Läden und auf der Website ist da auch nichts. Ja. Und hast du eigentlich vor, mehr zu holen davon? Ich will erstmal die Figuren bemalen. Ich habe mal den Katalog durchgeguckt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn es jetzt mit dem Bemalen super klappt und ich dann Erfolgserlebnis habe, dass ich sage, lass mich raten, die einen oder anderen hole ich mir. Chaos. Nee, ich denke sogar, dass ich bei denen bleiben würde. Also bei den Space Marines. Ja, also klar, ich habe ja nur mit dem getauscht und bei mir sind die Figuren, also 15-9. Stimmt, du hattest ja, also wir kamen ja mit. Meine sehen alle halt ziemlich gleich aus und da habe ich auch überlegt, vielleicht noch ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen mit ein paar anderen Figuren. Aber auf jeden Fall wollte ich mir wahrscheinlich noch die Chaos holen. Die Chaos kann man vielleicht kurz erzählen, ne? Du bist mit deinen gekauften 5 Figuren, so ein, das war ein 23-Euro-Pack, genau. Mit Farben und allem. Farben und Pinsel. Bist du in den Laden rein und wir hatten dem halt erzählt, dass wir vorher woanders waren. Ja. Und dass wir den Laden viel besser fanden. Ja. Und dann hat er dir ein unmoralisches Angebot gemacht. Unmoralisch? Ja, hat er gesagt, komm hier. Weiß ich nicht. Ja, also, es gibt ja von diesen Space Marines mehrere Truppen, also unterschiedliche, wie sagt man, Divisionen oder so. Ja, die Figuren halt sind halt unterschiedlich ausgestattet und genau. Unterschiedlichen Einheiten können die an, genau. Und die in dem Starterpaket, die hatten halt noch ein Symbol von ihrer Truppe auf den Schulterstücken und er hat mir halt für diese 5 Figuren halt neuen angeboten, ohne Symbol auf den Schulterstücken. Ja, er kam an und sagte, hier komm, tausch das 10 Stück gegen, ich gebe dir 10 Stück für deine 5. Genau. Hörte sich erstmal ganz gut an. Ja, ich sag mal, mir war das erstmal nicht so wichtig, weil ich erstmal sowieso ausprobieren wollte, auch, wie das alles funktioniert. Ja. Also ob ich damit klarkomme, mit den ganzen Details die anzumalen. Und aber es sieht doch nicht schlecht aus. Was ja, ich hatte ein paar Probleme, musste ein paar Mal neu ansetzen, aber ja. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Ja, dann kann ich ja jetzt die Brücke schlagen zu Halo. Halo? Ja, und zwar die Figuren, die sehen auch ein bisschen aus wie Halo, wie die Halo-Soldaten. Ja, es wird oft kopiert, würde ich sagen. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel sofort so, eine iPhone-App, wo die noch kopiert worden sind. Also auch das diese, Gameplay diese Optik. Sogar. Ach so. Ja. Ja. Ja, und die Optik, ja. Ja, und das Halo hattest du ja in einer der letzten Podcasts den Tipp gegeben, man sollte sich doch mal anschauen, diese Outtakes von diesem Halo. Ja. Fail of the week. Ja. Und lustig ist ja Week nicht als Woche geschrieben, sondern genau, als Schwach als, halt, ne? Ja. Also das Versagen der Schwachen quasi und nicht das Versagen der Woche. Und da muss ich sagen, also ich bin da nicht so reingekommen, weil das ist halt halt nicht mein Spiel. Aber was ich sehr interessant fand, also die Figuren, wie die aussehen, die erinnern mich halt sehr an diese Space Marines und die Landschaft. Das finde ich echt unglaublich, wie realistisch diese Landschaft ist. Ist die zufällig, also gut, die Texturen, dadurch sieht das dann wieder gekünstelt irgendwie aus. Ja. Aber ich finde, es ist schon cool, wenn man da rumläuft und so. Das ist bestimmt super interessant. Ja, ne? Also jetzt in dem aktuellsten Halo geht's halt um den Planeten Reach. Ha? Der, wenn man, ja nee, ich verrat's jetzt nicht. Also die Landschaft ist fest oder ist die? Die ist fest, genau. Die ist fest. Und die ursprünglichen Halo-Teile, da geht's halt darum, dass die Menschheit sozusagen fast die Schlacht gegen die Außerirdischen der Allianz verliert und machen einen zufälligen Sprung durch, also mit über Lichtgeschwindigkeit und so. Und dann ist nicht mehr so realistisch, oder? Und dann gibt's halt diese Ringe im Weltall, was Waffen sind von einer früheren Rasse, die diesen Kampf gegen noch eine dritte, vierte Spezies nicht überlebt hat. Ah, okay. Genau, die Überbleibsel. Und man landet halt darauf und findet erst später heraus, dass das eine Riesenwaffe ist. Und gut, aber dann läufst du halt da rum, ne? Ja. Und dann geht's halt, weil wir schon mal gesagt haben, Team gegen Team irgendwie, ne? So eine Art, ja. Also man kann so ein bisschen, ein bisschen mit Star Wars vielleicht vergleichen oder Star Trek. Ja, aber für die Leute, die sich nicht auskennen, ist ein Shooter halt. Das ist ein Shooter, ja. Ja. Und was ich da, also ich finde ja so Shooter nicht so doll, aber an dem Ding, ich muss mir das echt mal bei dir angucken. Also mich interessiert das schon so, dass ich wenigstens mal reingucken kann. Ich mal mitbringen. Kannst du das mitbringen? Ja. Das ist, Halo ist das, also ist auf der PS3 oder? Also es gibt's für den PC, aber auch nur den ersten und zweiten Teil. Achso, du hast es auf der Konsole. Und ich hab's auf der Konsole, also da, wo es ursprünglich herkommt. Okay, und dann kann man nur übers Netz spielen? Na, du hast halt eine normale Geschichte, die erzählt wird, also den Einzelspieler. Ja. Den kannst du kooperativ auch mit, in dem ersten Teil war das, glaube ich, zu zweit. Und in Teil 3, also ab Teil 3, kann man es, glaube ich, zu viert. Okay. Die Geschichte durchspielen. Und dann gibt's halt noch den typischen Multiplayer-Modus. Also. Okay. Aber ich denke, also so was ich jetzt gesehen habe, denke ich, macht, also glaube ich, im Multiplayer mehr Spaß. Das war der Multiplayer-Modus, ja. Ja, also denke ich auch, dass so alleine, das sind schon witzige Sachen gewesen, also. Ja, in Halo ist halt das Faszinierende, also Microsoft sagt, das ist ja das Schlachtschiff der Xbox. Tatsächlich? Ja, also warum sich viele halt eine Xbox kaufen sollen, was wir wahrscheinlich auch getan haben. Wahrscheinlich. Also war auch damals bei der ersten Xbox so und seitdem ist es halt sozusagen die feste Marke für Xbox, es gibt es auch auf keiner anderen Konsole, also halt nur noch auf dem PC. Hast du dir die Xbox wegen... Die erste, ja. Wegen Halo geholt. Ja. Ja. Also ich habe das beim Kumpel gesehen und... Also man heute kann bist du übrigens der Klopfer, ja? Nur mal ich so. Froh, ja, ich froh. Ja. Ja, und das Spielprinzip, also ein Shooter ist nicht gleich Shooter, würde ich sagen. Also es kommt immer auf das Balancing der Waffen an und die Physik der Umgebung und alles. Also das ganze Spiel halt, das fühlt sich so rund an. Das klappt wunderbar. Und man merkt den Entwicklern, die schreiben ja noch ihre Videotagebücher und so. Die merkt man richtig die Liebe zu dem Spiel an und das Entwickeln dazu. Naja, das glaube ich schon, das ist irgendwie das Baby von einem dann auch. Genau, also bei denen merkt man das richtig, bei anderen Die bringen immer bloß Fortsetzungen raus und verbessern halt immer nur wenig und das Balancing stimmt dann nicht immer. Das merkt man zum Beispiel meiner Meinung nach am aktuellsten Call of Duty. Hm. Und bei Halo klappt das immer. Also immer bis jetzt. Also ich habe mir die PSP zum Beispiel, die PlayStation Portable, ja, auch wegen dem Spiel geholt. Man. Wegen Madden. Ja. Woher wusstest du das nicht? Ja, gut. Anderes Spiel, Minecraft. Hast ja auch einen Beitrag drüber geschrieben. Ja. Hast du jetzt auch mal so ein bisschen probiert und? Man kann sich kreativ entfalten. Ja, ist ganz das ist cool. Super, ne? Ja. Also dafür, dass es so simpel ist. Und auch gleichzeitig wieder komplex, das ist super. Das hat mir also zum Beispiel an Halo, wo ich diese Videos von Halo gesehen habe, wo die durch die Landschaft laufen, muss ich sofort an Minecraft denken und oh, wenn du hier alleine rumlaufen kannst, ja, zum Gucken und machen. Aber das ist, denke ich, bei Halo nicht so nicht ja, bei so Halo hast du halt feste Karten, wo du drum rumlaufen genau, kannst. Das meine ich. Was die aber auch wieder einen Vorteil haben, die haben einen Level-Editor mit dazu gepackt. Aha. Das heißt, du kannst deine Levels komplett neu designen. Also du hast halt natürlich die Grundwelt, sag ich mal, Wiese, Hügel und so, ja, aber du kannst halt mit vielen anderen Strukturen, Gebäuden, Fahrzeugen, kannst du entweder weglassen, neu hinzubauen und so. Und ich also ich habe gesehen, dass es unterschiedlichste Landschaften gibt. Also vieles genau, mit ja, Wasser und Strand, hm? Habe ich gesehen. Dann gibt es auch Wald. Also eigentlich so wie die Erde. Ja, und dann gibt es aber auch so weltraummäßig, dann habe ich gesehen, ja, auch richtige Gebäude, ne, dass man mit auch, Fahrstühlen ja, und all sowas. Alien-Raumschiffe gibt's ja, auch, genau. Genau, und die kannst du halt individuell erstellen und du kannst auch ein bisschen an der Physik ändern und es gibt Leute, die haben dann sogar das Spielprinzip verändert, die haben aus dem Shooter denn nun ein Autorennspiel gemacht. Ach so, okay, Fahrzeuge ja, gibt's da auch, stimmt. Ja, ja. Nee, bei Minecraft ist halt trotzdem reizvoller diese Landschaft, dass du da halt auch, du gestaltest mit der Landschaft. Ne? Du ja, hast ja jetzt auch mit Höhlenforschung, bist jetzt auch in der Höhlenforschung, ne? Ja, durch Zufall. Ja, durch Zufall. Ja, die ersten habe ich mir selbst gebaut, die sind aber halt nicht so riesig und irgendwann kommen ja diese Männchen, also danach kommen diese Männchen, Creeper, die ja dann, genau, die dann explodieren. Ja, und die haben dir die Höhlen geschaffen. Und die haben mir eine komplett neue, riesengroße Höhle freigegeben. Ach, du hast noch keine unterirdische gefunden, die schon fertig ist. Ja, aber was heißt, ja, doch schon. Also bist du schon auf natürliche Höhlen gestoßen? Aber die war halt nicht so, aber die war halt nicht so groß. So, also, okay, da habe ich dann halt, bin ich schnell rein, ein bisschen Kohle abgebaut, noch ein bisschen weiter geguckt, ob ich noch irgendwo weiter Kohle finde, aber war nichts weiter, dann bin ich da wieder raus. Ah. Dann habe mir dann aus meinem Haus raus, habe ich sozusagen wie so einen kleinen, wie so eine Terrasse, eine umzäunte, und da ja, habe ich dann angefangen, eine neue Höhle zu bauen, okay, und irgendwann kamen halt nachts diese Viecher und haben mir an der Front meines Hauses eine neue Höhle freigesprengt. Eine neue Höhle freigesprengt. Und das ja, bin ich dabei, die zu erforschen. Ich habe den Holger nämlich gerade auch durch Minecraft gezogen und so ein bisschen gezeigt, was ich in den, seit wann habe ich das Spiel? Seit Oktober, glaube ich. Ja. Was da in der Zeit schon so lange entstanden ist. Ja, ja, schon relativ lange. Ja. Und wie viel Zeit verbringst du damit? Also am Stück maximal eine Stunde, möchte ich meinen. Also wenn überhaupt anderthalb Stunden mal. Ja. Ja. Und das ist unterschiedlich. Also jetzt letzte Woche zum Beispiel habe ich mal einmal in der Woche gespielt. Hm. Dann habe ich manchmal eine Woche, wo ich 3-4 Tage spiele. Ja, es ist unterschiedlich. Also es ist auch schön, wenn man mal eine Weile wieder weg von ist und dann wieder ja, hinkommt und ja, dann sein Kraut da jäten kann. Ja. Und ja, siehst du, so geht's mal mit Halo. Achso, dann gehst du mal wieder hin. Wie es neu rauskommt und so, dann spielt man das halt mal eine ja, Woche, zwei Wochen und so. Dann wird's halt doch irgendwann langweilig, weil dann halt natürlich auch Typen da sind im Internet, die gegen die man keine Chance hat. Dann verliert man so ein bisschen die Lust und jetzt habe ich mal wieder angefangen. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, normal so. Denn dass dieser Reiz dann mal, ja klar, du bist klar, immer mal überdrüssig. Weggeht, ja, klar. Dass dann irgendwann die Schnauze. Und irgendwann kennst du ja deine ganze Umgebung da und suchst was Neues. Ja. Finde ich auch mal so teuer an Videospielen, wenn man neue Gegenden entdecken kann. Ja, also, obwohl, also ich habe festgestellt, wir haben ja für die Wii so ein paar Spiele. So ein großes Portfolio an Videospielen benötigt man gar nicht. Also nee, ich komme so eigentlich kaum nicht dazu, die 3-4 Spiele, die wir haben. Hm? Und jetzt können wir ja, siehst du, Bibliothek war so ein Thema, was ich auch noch ansprechen wollte. die Bibliothek habe ich ja für mich entdeckt und da hast du ja die Möglichkeit, dir so ein paar Sachen auszuleihen. Hm? Und da hatte ich ja zum Beispiel mal bei Leo ja unglücklicherweise, warum auch immer, auf Fußball steht in ja, seit kurzem. Und vom American Football ja nicht zu überzeugen ist. Ja. Da hat er schon als Kind gesagt, nee, das tut beim Hinfallen weh. Ja, beim Fußball vielleicht beim auch. Beim Fußball auch. Ja. Und ja, und jetzt haben wir halt mal so Evolution Soccer Pro geholt ja, und haben da mal ein bisschen gespielt. Ja. Und da habe ich gemerkt, das ist ein richtiger, der wird, also der ist so vom Temperament ein richtiger Fußballer. Hm? Da saß nämlich und heulte, als er verloren hatte. Also gab's da noch die Konkurrenzspiele oder so? FIFA? Nee, oder? Nee. Also es war also nur das, ich hab's stehen sehen in der Bücherei und okay, ich wusste ja, dass er so Fußball, und dann hatte ich ihm das halt gezeigt und dann habe ich es halt mitgenommen, ne? Und ich finde, das reicht dann auch, dann spielst du das 2-3 Wochen und dann stellst du das da wieder in die Bücherei ins Regal und hast, was kostet so ein Spiel? 40-50 Euro? Ja, klar. Hast du dann gespart, ne? Das ist richtig, ja. Ja, hat aber. Kannst auch in die Videothek gehen. Hat aber auch Spaß gemacht. Ja, gut, die Videothek wird auch gehen, da kostet es aber dann für 2-3 Wochen ganz schön, ne? Ja, okay, das ist. Da kannst du ja fast kaufen. Ja. Denke schon. Ja. Das ist ja, aber eine Videothek ist nicht schlecht, wenn du gucken willst, ob das gut ist. Ja. Du leistest es aus, zahlst deine 2 Euro und wenn du Glück hast, hast du dann statt 40 Euro nur 2 Euro ausgegeben, weil du gesagt hast, das ist ein scheiß Spiel. Ja. Ne? Ja. Wenn wir hier vielleicht noch einen kleinen Tipp geben wollen, VideoWorld twittert ab und zu mal Gutscheine. Ach so? Ja. Ich wollte mich immer mal anmelden, also seit wir so mit Blu-ray technisch ausgestattet sind, dachte ich, ja, muss ja die Filme nicht kaufen, obwohl die ja mittlerweile auch, also das ist ja so ein Preisverfall bei diesen Spielen. Das ist Wahnsinn. Bei den Blu-rays. Ja, aber überall eigentlich. Also die kosten, Blu-rays kosten jetzt irgendwie 20 Euro, aktuelle Filme vielleicht 30 oder 40 Euro. Na, aktuelle Filme hat, glaube ich, wie damals die Blu-ray-Technik angefangen hat, 28 Euro eine Blu-ray gekostet. Echt? Ja. Hätte ich jetzt gedacht, waren auch mal mehr. Nee, ich glaube, das, also weiß ich nicht. Also so DVDs ich sind mittlerweile, finde ich, spottbillig, also mit 15, 20 Euro. Naja, jetzt wo die Blu-ray kommt, gehen die DVDs natürlich auch. Also ja, gesehen, die Preise unterscheiden sich zwischen Blu-ray und DVD auch minimal. Also echt? Nur minimal? Wir hatten gesehen, 2 oder 3 Euro. Ja. Echt? Aber es kann doch sein, dass es jetzt speziell bei dieser DVD, das war also mit dem Fleischbällchen, dem Wolkig, mit Aussicht auf Fleischbällchen, der kostet, glaube ich, 18 Euro als DVD und 20 Euro oder 21 Euro als Blu-ray. Ja. Und also das ist für mich ein Unterschied, wo ich dann eher zur Blu-ray greifen würde. Ja, klar. Den haben wir uns neulich übrigens in 3D angeschaut. Hm? Auf einem Fernseher. Auf einem Fernseher. Bei? Bei den Schwiegereltern. Ach so. Bei meinen Schwiegereltern, ja. Und war ich nicht so überzeugt. Also, war cool, das in 3D zu sehen, aber ist für mich noch nicht ausreichend, mir so eine 3D-Technik zu Hause zuzulegen. Ja, also ich bin davon auch nicht so der Fan. Sagen wir mal, okay, aber... Ja, wie wir schon im letzten Podcast ja auch festgestellt haben, das hat sich für mich jetzt nochmal bestätigt. Ne? Ja. Wir hatten ja, worüber hatten wir da gesprochen? Über Computerhistorie, da sind wir kurz ins 3D abgedriftet, ne? Ja, richtig. Ja, bei Grundtourismus, glaube ich. Ja, genau, du hast ja Grundtourismus 3D. Ja. Aber ich frage mich auch, wie die Firmen da... So diesen schnellen Wandel immer in Kauf nehmen. Ich meine, erst kamen diese ganzen Flachbildfernseher und so und dann kam dieses Full HD und HD Ready und so. Jetzt hat sich jeder das gekauft und dann jetzt die Blu-ray-Player. Ja, für die Firmen ist es doch super. Ja, glaubst du, dass du innerhalb von 2-3 Jahren vom nagelneuen Flachbildfernseher dann gleich nochmal einen neuen kaufst für 2.000-3.000 Euro und der 3D unterstützt? Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber... Also ich meine, das geht ganz schön schnell jetzt. Ich meine jetzt. Also wenn der Rhythmus zu kurz ist, ist schon richtig. Also da wird man selbst als Nutzer, es sei denn, man ist Apple-Fanboy, da nimmt man sowas ja in Kauf, ne? Dann hole ich sich halt das iPhone. iPhone jetzt mit Kamera. Ja, muss ich meins jetzt irgendwie, ach, das lege ich in den Schrank und hole mit iPad 2. Ich habe es damals schon gesagt, dass es so kommen wird, dass iPad 2 eine Kamera. Das war aber klar. Ja. Also steht es jetzt fest? Ich denke schon. Ja, also so Gerüchte halt. Also das wird schon einer haben, macht ja Sinn. Ja. Aber also, müssen sie den Leuten ja bieten. Für Videotelefonie. Nee, ist auch, ich glaube, die machen das auch bewusst, dass sie bestimmte Sachen noch nicht reinbauen. Ja, glaube ich auch. Gerade bei Apple kann ich mir vorstellen, dass das super funktioniert. Und ich glaube, mit dem iPhone. Macht's definitiv, ja. Man kauft das iPhone 4 und dann schon kommt das 5. Und dann kommt das 5 raus und sagst du, ja, scheiß drauf, hole ich mir das 5 auch noch. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich bin aber am überlegen, ob ich mir nicht als Konkurrenzhandy. Also ich würde natürlich nie auf dem iPhone verzichten, als aber dann mit Dual-SIM dann so ein Windows 7-Phone hole. Kann so schlecht nicht sein, aber... Weiß ich noch nicht. Hab ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber wenn du dann einen Mac Mini hast und da schließt dann dein iPhone. Und schließt dann, quatsch, dein iPhone dein Windows 7-Phone an, dann kriegt dein Mac Mini aus Kotzen. Also ich würde mir das überlegen, ob du dem das antust. Ich habe ja noch bis August Zeit, glaube ich. Ja. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich will nicht auf mein iPhone verzichten. Aber so als, ja, zweite Handy. Ja. Ja. Dann mach mal. Hol dir mal ein Windows 7. Wieso als zweite Handy? Was willst du mit dem zweiten Handy? Wie? Muss ich dir jetzt hier im Podcast den Kopf waschen und dich davon abhalten, ein zweites Handy zu kaufen? Ja, aber wenn du für Vertragverlängerungen ein Handy günstig bekommst, ja, dann nimmst du es natürlich dann müsstest nicht. Du ja 5 oder... Nee, mach ich nicht. Was? Nee. Für 1 Euro? Nee. Dann, holst, dann nimmst du kein zweites Handy, nee. Falls eins mal kaputt geht? Dann nö. Zum Weiterverticken? Also wenn ich so machen würde, dann würde ich es machen. Also wenn ich... das würde Sinn machen, aber so... Ja. Also ich habe jetzt auch ewig nicht nach Handys geguckt, das interessiert mich auch nicht. Ja. Weil ich denke, irgendwann kommt der Punkt von alleine, wo ich sage, oh, jetzt würde ich gerne ein zweites Handy haben. Vielleicht ist die Technik dann noch schon ewig weit fortgeschritten. Ja. Und dann nehme ich das. Also ich bin jetzt mit meinem Sony Ericsson. Was ist das für eins? Ist das, das ist kein Xperia. Ja, dieses Inoi Unio Inu. Ach, egal. Keine Ahnung. Sieht total cool aus, das weiß. Also. Habe ich auch nur, habe ich durch Fernsehwerbung nur gekauft, ne? Habe ich in der Werbung gesehen, fand ich cool, wollte ich haben. Interessiert kein neues Handy? Nö. Kein iPhone? Nee. Nee. Das ist ein Ding. Nee, da bin ich Meine, wenn ich die Möglichkeit habe, günstig an. Da bin ich super immun jetzt gegen, also, wo das mit den Handys. Aber ich meine, dann nimmst halt du das nicht, dann verschenkst du das weiter oder nee. So. Nee. Ich verschenke den Handys. Nee, also bin ich wirklich immun gegen. Also ich hatte am Anfang auch bestimmt alle 3 Monate oder 4 Monate ein neues Handy gehabt. Okay, das brauche ich nun wieder nicht so schnell. Ja, weil man wollte ja immer das Neueste und Beste haben. Ja? Aber das hat sich bei mir extrem gelegt. Ja. Ja, nee, also nicht mit mir. Okay. Ich weiß, habe übrigens mitgekriegt, dass man dann einen subventionierten Vertrag auch hat. Also das heißt, beim Provider wirst du als mit einem subventionierten Handyvertrag geführt. Das heißt? Das macht es nämlich nicht möglich, auf einen anderen Handyvertrag umzusteigen und sogar abzugraden, wo du sagst, ich bringe das Telefon selber mit. Ich wollte mir nämlich dieses Sony Ericsson Xperia holen und wollte meinen Handyvertrag dabei wechseln. Und da haben die gesagt, nee, sie können nur in einen subventionierten Vertrag wechseln. Also da musst du mal gucken, es gibt subventionierte Handyverträge. Der Holger schreibt sich jetzt was auf, das ist dieses kratzende Geräusch. Ja. Das machen wir dann aber nach der Sendung. Nach der Sendung. Ach, das sind Notizen für nach die Sendung. Nach der Sendung. Nach, ja, genau, okay, für danach. Dann gucke ich auch noch. Weil ich dir noch einen Rat geben wollte, weil du gerade mit den Verträgen anfängst. Du weißt. Da streitet sich nämlich gerade einer drum. Ach so? Ja. Ich bin noch bei nicht Twitter. Schuld. Nee, bei Twitter. Ah, guck ich mir mal an. Du weißt aber, man soll jemandem nur einen Rat geben, wenn er darum bittet. Ja, gut, dann halt nicht. kannst du mir mal einen Rat geben, Holger? Machen wir nach der Sendung. Ja, für was denn? Also mit irgendwas in Twitter mit Handyvertrag. Ja, genau. Bibliothek war eigentlich der Ausgangspunkt gewesen unserer langen Reise zu den Handys. Das hast du jetzt ja nicht aufgeschrieben, ne? Was? Gut, ist die Technik. Deine Bibliothek? Doch, steht hier, hab ich mir gefunden. Das habe ich ja vorhin noch nicht schon aufgeschrieben. Ja, wie gesagt, das macht Sinn, sich in der Bibliothek anzumelden. Kostet 5 Euro im Jahr. Also in Berlin, du hast Zugriff auf sämtliche Berliner Bibliotheken, kriegst halt alle Bücher umsonst oder lässt sie dir für 50 Cent von einer Bibliothek irgendwo am anderen Ende der Stadt liefern. Ja. Ja. Und ist nicht gut, nicht nur gut für Videospiele, sondern halt auch für Bücher. Ja. Und ich werde mich dann mal... Ich habe 9 Bücher, die ich lesen muss. Echt, was für Bücher liest du? Na, Romane. Ach, Romane. Ja, ich habe mir jetzt... also wir waren bestimmt 10 Kilo Bücher mitgenommen. ich habe schon 2 durch. Also ich habe mir mal Bücher über Podcasting durchgelesen. Echt? Naja. Was gibt's auch? Ja, gibt's Bücher für. Was steht da so drin? Wie man's richtig macht. Naja, ja. Also, dass die Audioqualität. Es sind halt Bücher über Podcasting. Möchte ich mal so nicht weiter drauf eingehen unbedingt. Okay. Kann ich dir mal zeigen. Ja. Ja. Da kenne ich auch eine lustige Geschichte. Eine Freundin von mir hatte mal ewig vergessen, ihr Buch wieder zurückzubringen. Zur Bücherei? Genau. Und? Und dann hat sie sich irgendwie nicht getraut, dann bin ich da mit ihr hin und da meinte die Bibliothekarin, oh, das wird jetzt aber teuer. Und da hat sie gesagt, er war's. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da für eine Summe kommt bei 2-3 Monaten oder so. Ja. 1,70 Euro. Wir mussten schon 50 Cent. Ach so, die DVDs? Ach so, ja, wie gesagt, hat DVDs sind teuer, wenn man sie vergisst. Aber ich hatte, die haben ja auch eine Kulanz von ein paar Tagen. Also ich war mal über einen Termin rüber und dann haben die gesagt, ja, das ist doch in Ordnung. Hauptsache, die sehen es wieder. ich konnte mich nicht anmelden. Ich bin in die Bücherei und wollte mich anmelden. Und dann sagt die, tut mir leid, wir sind gesperrt hier. Ich sage, wie? Ja, haben Sie noch Bücher zu Hause? Ich sage, nee, ich war zwar mal angemeldet, aber ich habe keine Bücher zu Hause. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, war ein Namensvetter. Mhm. Sage ich mal so. nein, das war eine Schulbücherei, keine Ahnung. Nee, ging dann letztlich doch. Also es war nicht ich, ließ sich nachweisen, dass nicht ich derjenige war, der gesperrt war. Und ja, ist sehr zu empfehlen. Sind die nur auch mal auf den Weg der Technik gekommen? Wie? Mit elektronischen Karten oder, also oder alles noch im alten Stil, so mit kleinen du wirst lachen. Bürokärtchen. Und also verlängern tue ich nur übers Internet, logge ich mich ein, suche die Bücher aus und sage, wupp, verlängern. Oh, ein Fortschritt. Bücher aussuchen, die suche ich meist auch übers Internet. Also bevor wir jetzt in der Bücherei waren, habe ich im Internet schnell geguckt. Verfügbar ist. Nee, erstmal, also man sucht ja immer irgendwas und bevor man da Karteikästen wühlt, gibst halt ein Stichwort ein, sagst in welcher Bücherei, kannst auch sagen, komplett Berlin. Ja, dann gucke ich, wo das steht, in welchem Regal, ne? Und dann habe ich in dem Regal halt selber in Ruhe geguckt, als wir da waren. Schlecht. Dann kannst du sogar PDFs ausleihen, Zeitungen und so. PDFs? Ne, Zeitung als PDF. Ja. Die müssen, aus, oder was? Das kannst du ja machen, wenn du willst. Aber es ist technisch wohl so geregelt, dass wenn du das ausgeliehen hast, kann sich das kein anderer ausleihen. Echt? Ja. Und das wird dann, das verfällt dann dein Leserecht auf diese Datei. Die das ist so mit diesem, wie heißt der Kopierschutz von Apple? DRM? Keine Ahnung, wie das gemacht ist, aber ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Büchereien ja auch irgendwelchen Vorschriften unterliegen. Ja. Und es ist ja keine Bücherei mehr, wenn die zur PDF-Verteiler zum PDF. Achso, Zeitung. Das sind irgendwelche Zeitungen, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es soll gehen. Das ist ja ein Ding. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es schon recht fortschrittlich, wie das da läuft. Dann ist ja auch so, die haben ja nicht alle Bücher in den Regalen, die haben auch sogenannte, wie nennen sich die, irgendwelche... Na, die du nur vor Ort lesen darfst oder wie? Nee, ja auch, die haben ein Lager. Ich weiß jetzt nicht, wie das Fachwort da war. Nee, ein Archiv auch nicht. Lager? Nee, Lager auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall kannst du da, wenn es nicht im Regal steht, das Buch, kannst du halt da anrufen, sagst hier, ich komme jetzt in einer halben Stunde vorbei, möchte das Buch haben und dann kommst du da hin und dann gehst du in so einen Raum und da liegen dann die Bücher mit Zetteln und dann guckst du dann, wo deine Bücher liegen, die du halt angefordert hast. Ja. Also es ist schon echt super cool, so eine Bücherei, wer da nicht hingeht. Also die werden dann aus dem Lager geholt, die haben da auch so super Systeme, so mit irgendwelchen fahrenden Körben an der Decke, wo die Bücher reingelegt werden, das ist ganz abgefahren. Soll das denn sein? Wo das sein soll? Ja. Ist in jeder Bücherei. Also ich bin in der Stadtbücherei in Berlin. Willst du noch nicht erzählen, hier in unserer Tangermünder Straße, die Bibliothek hat so. Nee, da ist das System vielleicht nicht so, aber auch, also ich weiß nicht, ob, das hat nicht jede Bücherei so ein Lager. Ja. Ne? Manchmal sind die Lager sogar weiter weg, gar nicht bei der Bücherei, da dauert es dann ein, zwei Tage, bis du das dann kriegst. Also die lässt du dir dann liefern. Komm, in deiner... Ja, weil die sortieren bestimmte Bücher dann in dieses Lager, die wahrscheinlich nicht so oft gelesen werden. Hm. Ne? Ja. Und dann lässt du dir die in deine Bibliothek versenden. Genau. Schicken. Ja. Ja, und wenn ich in die Bücherei gehe, ist selber schuld. Also ich kann es echt nur ans Herz legen. Ich habe mir zum Beispiel... Ich sag mal, meine Bücher kosten nur 10 Euro. Also. Ja, das nächste Problem ist ja, dass die aktuellen Bücher natürlich nicht da haben. Ne? Hm. Also, obwohl, stimmt auch nicht ganz so. Also die haben auch zum Teil relativ aktuelle Bücher, aber das ist eher selten. Also kriegst du eher das alte Zeug. Ja. Ne? Ja, und hier wegen diesen Podcast-Büchern halt, ne, wo ich gemerkt habe... Ja, das ist halt doch nicht so das, was ich hier erwartet hätte. Ja. Habe ich mir halt tiefer gegeben. Was hast du denn erwartet? Ja, schon also so technische Hintergrundinfos, ne? Hm. Also sprich, wie funktioniert Phantomspeisung und wie pegelt man am besten was aus, ne? Ja. Und wie findet man halt die richtige Tonqualität und so eine Geschichten. Ja. Und da habe ich mir jetzt aber Bücher mit grundlegenden Informationen zur Audiotechnologie mal geholt, einen Stapel. Und wenn ich mal durchgucken, ist ja auch interessant, was da so hintersteckt, weißt du? Ja. Wir haben jetzt hier im Mischpult stehen, da stecken 5, 6 Kabel drin und kommen irgendwo wieder raus und was da wirklich drin passiert und so, ist ja auch interessant. Ja. Hörst du dir die Podcasts eigentlich nochmal an? Ich muss sagen, ich komme nicht immer zu. Ich höre sie... Also du hörst zumindest mal rein. In aller Regel höre ich sie eigentlich immer gegen noch einmal, ne? Ja. Aber aufgrund der Länge, jetzt sind wir schon bei der Hälfte durch, schaffe ich das nicht immer. Also auf dem Weg zur Arbeit mache ich es dann mal. Ich schaffe das auch nicht immer, aber... Ich schaffe ja nicht mal die anderen Podcasts hören von den anderen ganzen Podcasts. Ja, das geht mir genauso. Aber ich habe bei der immer... Ja. Nee, ja, ja. Stell aber mir die Frage nochmal. Ich glaube, ich muss das schneiden. Du musst es schneiden? Frag mich nochmal. Wir schneiden das erste Mal? Nein, wir schneiden gar nicht, aber ich wollte es jetzt so sagen. Du hattest mich gefragt, ob ich die nochmal gegenhöre? Ja. Ja, definitiv, weil ich mag meine Stimme total und ich höre mich total gerne. Dann selber nochmal. Ja. Das muss man wirken lassen. Nein, also wie gesagt. Ich finde unsere Audioqualität eigentlich sehr gut und ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Erzähl nicht so. Nee, aber wirklich mal. Ich habe Podcast gehört von Produktmanagern Deutschland. Echt? Und die haben so eine scheiß Audioqualität, da habe ich den Podcast nicht mehr zu Ende. Also was ich lag bin ich schon gar nicht mehr, weil ich weiß, was mich erwartet. Nee, das so Julia gibt mir Zeichen, dass man möglicherweise Geräusche hört. Das Gute ist ja, ich höre ja die Geräusche, die kommen. Ja. Und ich habe vorhin das Klappern in der Küche mehr gehört als mein Kugelschreiber. Ja, jetzt hat Julia ein schlechtes Gewissen. Jetzt hat sie gerade das Gesicht. Ja, nee, ich habe aber auch mitgekriegt, Holger, dass du ein bisschen leiser geworden bist. Warte mal, ich muss mal ganz kurz dein Mikro hochdrehen und mach nicht denselben Fehler wie bei Maren. Ich mach's mal kurz weg. Holger hört man jetzt nicht. Jetzt kann ich das Mikro kurz ein bisschen. Doch, über dein Mikro. Über mein Mikro, ja. Ich muss mal ein bisschen. So. Weil so, der Galgen, genau, der Galgen, der ist nämlich, der, sowas macht man nicht, der ist ein Stück nach unten gegangen und hat dir quasi ein bisschen die Kraft deiner Stimme genommen. Ja, Bücherei abgehakt, würde ich sagen. Wann meldest du dich an? Soll ich da mitkommen? Ja, ich habe Angst. Ja. Kriegst hin. Ja, Fußball, Evolution Soccer, ja. Hast du schon mal gespielt? Ja. Ja, und? Ich würde mir so ein Teil nie neu kaufen. Ich hole mir sowas immer, so die älteren Spieler, die immer für 10, 20 Euro. Wir haben 2008 da. Ist es alt? Naja, klar. Habt ihr jetzt schon 2011. Es ist ja, ja, die Jahreszahl hat's verraten. Ja, dieses Jahr kommt bestimmt 2012 raus. Ja, wahrscheinlich. Nein, die werden halt immer besser. Also, Pro Evolution Soccer war immer dafür bekannt, dass es mehr am Realismus ist. Und dann gibt's da die Konkurrenz FIFA. Ist nicht so. Und FIFA war mehr arkadiger, also mehr auf Spielspaß gelegt, ne? Echt? Und der Vorteil bei FIFA war halt, dass auch die deutschen Lizenzen da drin ist, wo reden. Also Pro Evolution Soccer hat ja, glaube ich, bloß die spanische, italienische Liga und so drin gehabt. Bayern München ist bei. Ja. Mit allen Spielern, Schweinsteiger. Echt? Ja. Da war ich auch. Ja, ohne Scheiß. Okay. Also wir können nachher nochmal eine Runde spielen, wenn du magst. Ich bin jetzt im Fußball richtig gut drin. Ist ja gar nicht so mein Thema, aber ich bin da echt gut reingerutscht. Also ich kaufe mir sowas auch nicht jedes Jahr, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also okay, mit die richtigen Fans so, die holen sich dann wegen dem aktuellen Kader und der neuen Spielphysik. Also ich habe so. Madden auch eine Zeit lang wirklich jedes Jahr gehabt. Ja. Ich habe jetzt auch so viel Geld. Also ich habe zum Beispiel NHL, also Eishockey, habe ich mir den 2009er Teil geholt. Reicht mir für ein paar Jahre. Weil ich finde es dann wirklich mal eine großartige Besserung gibt. Also die Veränderung muss ich auch aus meiner Erfahrung, was Madden betrifft, sagen, die sind echt minimal, manchmal gar nicht spürbar. Ja. Ja, genau. Wobei FIFA jetzt halt den Sprung gemacht haben, dass die jetzt wohl mit Pro Evolution Soccer mehr mit in den Realismus gekommen sind. Also jetzt liegen die schon nah dran aneinander. Also ich fand es hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, Fußball geht mir sonst am Arsch vorbei, aber ich kenne die Spielregeln, die Grundlegenden, um da halt dann auch das Spiel bewältigen zu können. Aber du guckst die WM, ne? Die echte wir gucken Fußball. Die WM, genau. Das machen wir. Also da sind wir dann noch. Welche anderen Spiele? Champions League oder so? Nee, Süß haben wir was gemeinsam. Ja, Fußball. Und so ab und zu mal eine Runde spielen tue ich dann schon doch mal gerne. Also ja, virtuell so. Das ist ganz nett, ja. Ich würde das Geld dafür nicht ausgeben, aber ich auch nicht mehr. Die Bücherei macht es möglich, um da nochmal kurz Werbung für zu machen. Ja. Also mein letzter FIFA-Teil ist 2007. Du hast also Fußballspiele gekauft. Ja. Aber na, günstig natürlich. Ja. Nee, können wir nachher nochmal eine Runde spielen. Mal gucken, ob ich dich auch zum Heulen kriege. Julia, hast du geheult? Nee, Leo. Ah, scheiße. Und wenn der in 10 Jahren den Podcast hört, haben wir ihn jetzt bloßgestellt? Nee. Ach, ich sag mal, bis 10 Jahre kann man noch Der wird wahrscheinlich alt genug sein. Darf ein Junge noch weinen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Nicht, dass er größer und stärker ist als ich. Ja. Oder er rächt sich dann, wenn er vielleicht irgendwann mal einen Podcast macht und dann darüber lacht, dass ich bei meiner und senil bist. Genau, immer beim Essen Klecker und so. Und Sabba. Dann kommen die Sabba-Geschichten. Und nur am Rumnörgeln bist. Nur am Rumnörgeln. ich habe noch ein nettes Thema. Schieß los. Abstimmung in Berlin. Volksentscheid in Berlin. Ja, richtig. Habe ich auch einen Brief bekommen. Ich habe schon einen Beitrag drüber geschrieben. Hm? Also jetzt, wenn der Podcast dann rauskommt. Warte mal. Rein theoretisch ist es sogar so, dass wir genau an dem Tag rauskommen, wo die Abstimmung ist. Nee, einen Tag vorher. Na siehst du. Also wir können euch noch dazu auf... Können wir jetzt Tipps geben, oder? Ja, was heißt Tipps? Ich habe mich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt. Also bei uns lag der Brief jetzt auch ein paar Tage rum und jetzt dachte ich, guckst mal rein, weil ich gesehen habe, es ist irgendwann Mitte Februar. Und worum es überhaupt Februar, geht. Oder? Ja, 13. Ja, Februar. Okay, Mitte, ja. Und auf jeden Fall... ja, also es geht irgendwie um die Offenlegung von Verträgen. Ja. Ja. Also da dachte ich im ersten Moment, toll, jetzt muss ich mich mit einer Thematik auseinandersetzen, die mich gar nicht interessiert. Aber du brauchst dir wirklich nur die beigelegte Broschüre einfach mal durchlesen. Ja. Also es lohnt sich, dann hat man so einen Einblick in das Thema. Ist die denn neutral? Jetzt kommt's. Der Träger des Volksentscheids hat ein paar Seiten zur Verfügung, wo er sagt, warum man das machen sollte. Ja. Dann der Senat, also die Gegenseite, hat ein paar Seiten zur Verfügung, dieselbe Anzahl, um halt Gegenargumente zu bringen. Und zum Schluss ist noch vom Abgeordnetenhaus auch nochmal Informationen dazu. Ich finde, das reicht vollkommen, um sich in diese Thematik einzulesen, weil ich finde es mal blöd, dass man einen Volksentscheid mitmachen muss, wo man den man erstmal gar nicht herbeigerufen hat, ne? Der einen vielleicht auch gar nicht interessiert. Aber wenn auf die Art und Weise das vorbereitet ist, finde ich super. Also, das war doch auch, glaube ich, bei Tempelhof auch so, ne? Glaube ich. Ich glaube, es war auch so. Also dann finde ich, so ist es in Ordnung. Weißt du, wenn mich jemand, ich möchte mich jetzt nicht in eine Thematik einarbeiten, wo ich sage, ja, die, wenn man jetzt sagt, die geht einem nicht an, dann klingt das so, als wenn man politisch völlig desinteressiert ist, ne? Aber sonst wäre es mir ja selber auch schon hochgekommen, wenn es für mich interessant gewesen wäre. Wenn ich nochmal abschweifen darf. Ja. Genau das nervt mich an diesen Typen, die auf der Straße rumrennen und einen was andrehen wollen. Verkaufen wollen. Ja, zum Beispiel, also mich hat mal irgendwann einer voll gequatscht wegen Tierheim und dass ich da irgendwie Geld spenden soll. Und nee, der wollte, dass du ins Tierheim gehst. Danke. Nein, Tiere streicheln natürlich. Ach so. Nee, er hat mir da irgendwie Zeitung angeboten und ja, das finde ich auch immer nervig. Und ich sag mal, wenn mich das wirklich interessieren würde, dann hätte ich mich da auch schon selbst schlau gemacht. Ja. Da brauchen die nicht auf der Straße rumrennen. Ja, und dann ist ja die Frage immer so fies, ne? Die kommen ja dann immer an und sagen, sie mögen doch bestimmt Tiere, ne? Wo ich denke, jetzt einen gleich irgendwie so an der Stelle zu packen und dann zu sagen, wenn man jetzt nicht unterschreibt, ist man Tierhasser. Ja. Das finde ich auch blöd. Ja, so hat er mich ja dann noch abgestempelt. Ja, finde ich. Also, er wollte mir alle Tiere aus dem Tierheim nach Hause schicken. Echt? Dann hätte ich gesagt, ich hasse keine Tiere, aber die Leute, die sich hier irgendwie für die in die Bresche schlagen, so übermotiviert. Ja. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen wirft das so ein schlechtes Licht auch auf diese ganze Geschichte. Ja, richtig. Ja, also, ja. Dann sollen sie so eine Broschüre rausbringen mit Pro und Contra, fand ich super, kann man sich durchlesen. Kann man sagen, ja, finde ich toll, finde ich nicht toll. Oder die Leute, die ganzen Tiere ins Tierheim schicken, sollten sich vorher mal Gedanken machen. Sollen die vorher spenden? Die müssen bezahlen, ja, genau, wenn sie die Tiere ins... Nee, dann würden sie ja nicht ins Tierheim schicken. Nee, aber ich sag mal, viele, also sagt man doch immer, also kommt immer im Fernsehen, viele schaffen sich Tiere an und können die dann irgendwie doch nicht... Ja, die sind ja als Babys sind die auch total süß, aber danach sind die ja echt nicht zu ertragen. Vor allem so Krokodile, ne? Ich kenne übrigens Leute, die du auch kennst, die ins Tierheim gehen am Wochenende und Hundegassi führen. Ja, kenne ich auch. Und ich wollte tatsächlich... das ist mir klar, dass du es weißt. Wir wollten das tatsächlich auch mal mitmachen. Also ich fand schon interessant, ne? Und ich hätte auch vielleicht gerne einen kleinen Hund, aber wenn ich dann überlege, bei so einem Wetter wie heute denn da rausgehen? Also oder im Winter? Ich will kein Tier haben, was anderen Leuten den Gehweg voll kackt. Tut mir echt leid. Oh, also letztens, wo ich langgelaufen bin, da mitten auf dem Gehweg, war. Ja. Ich find's so ätzend. Und jetzt musst du mal ein Kind auf dem Gehweg kacken lassen, dann ist das Theater groß. Ja. Dann ist das Theater groß, ja. Oder einen alten Menschen. Also wir sind ja dann nicht ins Tierheim gegangen, weil wir dann gesagt haben, auch da können wir ins Altenheim gehen, Leute streichen. Ja. Nein. Aber sowas gibt's auch, ne? Geschichten vorlesen, alten Leuten Geschichten vorlesen. Echt? Hm. Horrorgeschichten. Nein. Waren das nicht die Sozial? Die Sozis? Wie? Nee, das macht man doch so in Verbindung mit Lesen lernen, weißt du? Alte Menschen müssen noch lesen lernen? Nein, dann schickt man seine Kinder ins Altenheim und lässt sie da lesen lernen. Dann sollen die alten Leuten Geschichten vorlesen, weil die alten Leute stört das Gestotter nicht. Die hören gar nichts mehr. Nee, also ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine gute Sache, alten Leuten was vorzulesen. Sparen kann es nicht. Ja. Wenn man die Zeit hat, sollte man sich in der Bücherei im Buchhaus leihen und dann damit ins Altenheim gehen. Da könnte man das Nützliche mit dem Guten verbinden. Sollen wir das beim nächsten Podcast machen? Wir machen den Podcast im Altenheim. Genau, wir können ja morgen den Podcast aufzeichnen. Ein Warhammer spielen. Aber es wird, glaube ich, zu viel. Ja, das, wir gucken mal. Also, alle durch die Gegend schreien. Ja, vielleicht können wir ein paar Audio- oder Video-Eindrücke mitnehmen. Und mal gucken. Ja. Aber um nochmal kurz auf die alten Leute und die Bücherei, um das alles so in einen Topf zu bringen. Wenn man sich ein Buch in der Bücherei auslernt über ein Thema, in das man sich gern einarbeiten oder einlesen möchte, dann könnte man das doch bei diesen alten Leuten machen und liest da einfach laut vor. Ja. Weil der positive Nebeneffekt wäre ja, dass du durch das Hören von dem, was du vorliest, das ja viel besser verinnerlichst. Ja, stell mir das gerade bei so einem Physikstudenten vor. Den alten Leuten ist es egal, du, da reicht, glaube ich, schon die Anwesenheit im Raum. Ach so, okay. Ja. Und da wäre dir noch geholfen. Also ich finde es gut, wenn ihr es gut findet. Ja. Ja, Julia sagt gerade, bevor Holger klopfte, sagte Julia, dass ihre Großeltern den Podcast hören. Da haben wir ja zumindest welche, die mal fragen können, ob die das okay fänden. Zum Beispiel. Also schreibt uns einen Comment. Genau, komm, du musst das auf Deutsch sagen. Ihr könnt ein Kommentar, genau. Also wir nehmen auch Briefe an. Die Postanschrift steht im Impressum. Ja. Nehmen wir auch eigentlich auch DE-Briefe an? Also diese Deutschland-Mail? Wir warten erstmal, was draus wird. Achso. Okay. Wir nehmen hier nichts an, was nicht nied- und nagelfest ist. Was Geld kostet. Ja, also der Holger, der hat das sehr gut gemacht eben mit den Kontaktmöglichkeiten. Also ihr könnt auf mir ist mal aufgefallen, dass das nennen also wir gar nicht. Wenig Leute schreiben. Ach so, ja, na, das ist generell so. Das ist generell so, ja. Oh, ich kenne Internetseiten. Du brauchst nur mal bei neuen Live-Arbeiten, dann merkst du, dass da keiner anruft. Deswegen sagen die doch immer, ah, wir haben immer noch keinen in der Leitung. Wir machen das genauso. Da kommt der Hotbutton und da läuft die Zeit schon und jetzt nehmen wir einen raus. Ach nee, da kommt nochmal ein Countdown. Nee, wir machen das ja auch so wie neuen Live. Wir unterdrücken ja nur die ganzen Kommentare. Okay. Um den Eindruck zu erwecken, jetzt würde sich keiner melden. Ja, es ist leider wirklich so. Egal. Genau, also uns würde interessieren. Wie das ja wirklich unterdrücken? Nein. Uns würde interessieren, ob alte Menschen, ältere Menschen damit ein Problem hätten, die Lerninhalte eines Physikstudenten zu hören. Ja. Irgendwas hat ja auch dein Arbeitskollege, der dabei war beim Games Workshop. Ja, was hat der? Was Witziges getwittert. Was hat der getwittert? Irgendwas über IT-Typen, Leute. Wenn die... Ja? Wie war das? Erzähl. Wenn die kündigen oder so, dann geht der ganze Firma in den Bach runter. Ach nee, das waren die EDV-Leute. EDVler, ja. Das war im Zusammenhang mit Mubarak. Ja. Ach, ganz stütz, ja. Oh, ich kann es nicht mehr hören. Das Problem ist, wir müssen über Ägypten reden, weil sonst heißt es nachher wieder, uns interessiert diese ganze... Wir sind unpolitisch, ja. Das, den Vorwurf macht man dem ZDF, wo das ZDF dann erstmal gesagt hat, hallo, Phoenix ist auch öffentlich-rechtlich und da läuft die ganze Zeit über Ägypten. Ja. Ein alter Kollege von mir ist gerade in Ägypten, und zwar Steffen Schwarzkopf. Das ist ein Kollege von mir? Ja, ich habe seine Anfangsschritte im Fernsehen als Moderator miterleben dürfen. Und da hat er auch viel mehr Haare auf dem Kopf gehabt und jetzt sieht er ja so ein bisschen aus wie so ein Gerippe. Also der muss sehr viel auch nicht schöne Sachen erlebt haben, wie er aussieht. Ja, und der ist jetzt gerade in Ägypten. Siehst du, jetzt haben wir das Thema ja doch. Ja, wir sind ja auch total... Boah, Holger. Entschuldigung. Siehst du, jetzt muss ich im Podcast doch nachbauen. Noch ein LKW-Fahrer, der ist rausgefallen. LKW-Fahrer falsch abgebogen gerade. Der hat erzählt, dass in Ägypten wohl oder in Kairo im Moment Journalisten gejagt werden. Ne? Der hat sich auf dem Hotelzimmer verschanzt und so. Und beim ZDF habe ich gehört, dass sie dort auch Aufzeichnungen abgebrochen haben, als der Kameramann einen Laser auf der Stirn hatte, ne? Oder auf der Stirn ist jetzt vielleicht ein bisschen zu plakativ. Na, der wurde angelasert. Ja, angelasert halt. Ja. Richtig. Ich wollte mal kurz bei... Und eine wurde, glaube ich, sogar schon festgenommen. Eine Journalistin. Echt? Ja, ich weiß nicht, warum die das dann nicht wollen. Das finde ich nicht gut. Tja. Ich bin es jetzt nicht ändern. Ich bin zwar unpolitisch, aber das finde ich nicht gut. Du bist unpolitisch? Waffen gehören nur in Killerspiele und nirgendwo anders hin. Richtig. Wie, was? Richtig? Hast du gerade angezweifelt, dass ich unpolitisch bin? Nee, du bist ja nicht unpolitisch. Warum? Na, du hast dich doch jetzt mit dem Volksentscheid beschäftigt, beispielsweise. Ja, na, da geht's ja darum, dass Wasser in Berlin seit 2001 um 35% angestiegen ist im Preis. Ja. Was ist mit Strom und Sprit? Darüber ja, darum, sehr gut, sehr gut. Du fängst an, das anzuzweifeln. Also lies dir die Broschüre in Ruhe durch und bild dir deine Meinung. Was denn? Der Slogan. Ja. Übrigens, ja, bei der Bild-Zeitung nervt mich ja total, dass man mit dem iPad draufgeht, auf die Webseite, ja, dass dann da steht, man soll sich die Bild-App kaufen, um die Webseite zu lesen. Ja. Ich habe letztens bei YouTube ein Video gesehen, wo drin stand, das darf ich mit dem iPhone nicht abspielen. Ach so? Habe ich das erste Mal gehabt. Dachte ich halt verrückt. Das war bestimmt Will It Blend und dann das iPhone-Video. Will It Blend? Das ist dieser Typ mit dem Mixer, der alle möglichen Sachen in den Mixer haut. Und das ist garantiert die Folge gewesen, wo das iPhone gemixt wurde. Es ging um ein Musikvideo. Ach so, na da kommt doch immer, dieses Video ist ja in deinem Land nicht verfügbar. Das ist richtig, aber ich habe das ja auf der richtigen YouTube-Seite am Computer schon gesehen, aber auf dem iPhone geht's halt nicht. Weil drinnen steht, der Dingedings möchte nicht, dass ich es auf dem iPhone sehe. Ach so. Idiot. Das ist ein Ding. Ich warte auf den Tag, wo im Radio läuft, dieses Lied ist in deinem Land nicht verfügbar. Genau. So, und jetzt der neue Hit von Lady Gaga. Erstmal 79 Cent für die App bezahlen. Und der Hit kommt jetzt. Und dann ist tot. Deadline. Ja. Und da merkst du, dass sie Radio nicht mehr mit YouTube machen. Ja, selbst wenn sie es mit YouTube machen, müssen sie doch auch an GEMA zahlen, oder? Ja. Gibt's eigentlich MTV noch? Du meinst hier, nee, der verrückte Roche. Der Sender. Ja. Weiß nicht, muss man für bezahlen, wenn man jetzt die Jamba-Klingelton auf einmal weg. Nee. Oh, Holger, ich muss dir was erzählen. Erzähl mir was. MTV gibt es seit ungefähr einem Monat nicht mehr. Ja, genau. Das ist doch MTV ist ein Bezahlsender geworden. Das heißt, wenn du jetzt den verrückten Frosch sehen möchtest, so, dann zahle im Monat, weiß nicht, was es kostet. Ja, ist ein Bezahlsender geworden. Okay. Ich meine, ich hätte gedacht, die wären pleite gegangen. Nee, du kannst einen Sender einfach sterben lassen oder du kannst ihn noch richtig quälen beim Sterben, weißt du, indem du sagst, hier kommen wir nochmal richtig bezahlen lassen. Ich wollte gucken, du hast irgendwas getwittert. Wir hatten vorneweg mal geschaut, was das war, aber wir haben es nicht gefunden. Fails of the Week. War das? Ja, dann haben wir es ja gefunden. Ach Gott, ich bin manchmal auch. Nee, dann hat sich ja erledigt, aber wir können deinen Twitter-Account ruhig mal nennen, wenn du es magst. Ich verrate noch meinen. Okay. Du zuerst. Maxim86. Maxim86. Und das Ganze www.twitter.com. Genau. /Maxim86. Richtig. So alt bist du? So alt bin ich. Ja, und also Baujahr. Ach so. Ja. Ich habe meinen Baujahr extra nicht hinten dran gemacht. Weil? Und keiner weiß, wie alt du bist. Genau. Wir finden es trotzdem groß. Wie denn? Weiß ich nicht. Vielleicht höchstens auf meinen Saufbildern bei Facebook. Ja. Ihr könnt meine Tweets lesen unter www.twitter.com/s6523. Wie kommst du auf diesen Namen? Das kann ich dir gleich erzählen. Ich will noch meinen zweiten Twitter-Account nennen. twitter.com/selfmedia. Super. Ja. Julia, hast du auch noch einen Twitter-Account? Nein, Julia twittert nicht. Eure Kinder? Unsere Kinder haben, ja. Echt? Nein. Aber ich habe was anderes entdeckt, wo ich sehr schockiert war. Behalt's kurz. Ich sag dir kurz die Story zu dem S6523. Genau. Also, und zwar ist es so. Schreib's dir ruhig auf, genau. Du schreibst auf die andere Seite, nicht, dass du aus Versehen das während der Sendung erzählst, was du mir nach der Sendung erzählen wolltest. Nee, passt schon. Ja. Ich habe, also dieses 6523, das ist die Telefonnummer, die damals bei N24 die Grafikabteilung hatte. Das heißt, wenn ich in der Regie saß und mir fehlte noch eine Grafik, um die Sendung, die gerade am Beginn war, die da drin vorkommen sollte, dann musste ich immer ganz schnell in der Grafik anrufen und musste sagen, komm, mach die fertig, ich brauche die jetzt in 2 Minuten. Ja. Und weil ich die Nummer immer nicht merken konnte, hatte ich die halt so richtig auswendig gelernt und habe die halt überall verwendet. Ne? Ja. Und hatte mal 6523, 6523. Okay. Und so eine Zahlenkombination, die ich oft das brauche, kann ich mir richtig gut merken. Naja, und dann hatte ich sie halt drin und dann habe ich die halt für alles Mögliche genommen. Und das S steht halt für Silver, das ist das Kürzel, unter dem ich in Jugendzeiten im Internet aktiv war, ja. Und damit es nicht so lang ist, habe ich gemacht S6523. Hm? Echt, unsere Kinder sind bei Facebook. Ich bin entsetzt. Echt? Die haben auch keinen Account. Nicht? Nee, das ist der Account, den du gesehen hast, da war garantiert die Lena. Richtig. Ja, das ist Julias Account. Ach so. Ja, ich hab Julia auch schon gesagt, warum sie ein Bild, wenn sie ein Bild von Lena verwendet, könnte man meinen, sie ist eine vierjährige Fotografin, aber. Ja. Ja. Ich finde Facebook auch, also erstaunlich, weil man kann ja da richtig viele Leute finden, ne? Also ich habe zum Beispiel zwei Arbeitskollegen von mir habe ich gefunden, also habe ich in der Freundesliste. Und dann gibt's ja da irgendwie die Option, guck mal, wer dich vielleicht noch interessieren könnte. Ja. Und dann klappern die ja wohl irgendwelche E-Mail-Adressen von irgendwelchen Bekannten durch oder die Freundeslisten der Freunde oder so. Fies ist, da bin ich halt richtig auf richtig viele andere Arbeitskollegen noch gestoßen. Ja. Fies finde ich, dass Facebook, wenn du da die E-Mail-Adresse, wenn du sagst, sie dürfen deinen Mail-Account durchgucken, ne? Dass die dann an jeden eine Mail schicken. Echt? Da habe ich nämlich auch schon eine Mail bekommen, und der Typ wusste garantiert nichts davon. Ja. Und da stand drin, hey, ich bin jetzt auf Facebook und so und hier bin ich zu erreichen und, ne, finde ich scheiße. Das ist scheiße. Übrigens, scheiße darf man sagen, weil scheiße poppt nicht. Wollte ich gerade sagen, ist okay. Pupsen darf man nicht sagen. Du hast es gesagt. Aber ich habe es übers Mikro gesagt. Ach so. Der Trick ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob es ein alter Radiotrick ist, aber es klingt, Pupsen. Es klingt, glaube ich, es klingt cooler, wenn ich sage, es ist ein alter Radiotrick. Das Mikro so einstellen, dass es unter das Kinn zeigt. Und wenn du dann Pupsen sagst, dann macht es nicht so extrem. Genau. Das Problem ist aber, ein Mikrofon ist dafür da, dass man direkt reinspricht. Also ja. Ich weiß, dass wir eventuell Zuhörer aus dem Radiobereich haben, die vielleicht da genauere Infos zu haben. Ich wurde ja auch umgehend, was das Mischpult betrifft. Von deinem geilen Ständer? Von meinem geilen Ständer beraten? Ja. Nein, ich wollte eigentlich nicht von meinem geilen... bezüglich des Galgenständers wurde ich da auch beraten. Ja, Nur das Beste für deine Gäste, ne? Nur das Beste für meine Gäste. Also Maren fand es ein bisschen bedrohlich, dass ich das Mikrofon so ins Gesicht... Ja, das ist wie so eine Waffe. Ist schon bedrohlich, wenn das so auf einen... Ja. Das erschlägt mich. Ja, aber damit haben wir übrigens, was wir in dem letzten Podcast auch so gegrübelt hatten, wie wir es technisch lösen, dass jeder ein Mikrofon hat. Das haben wir ja so ein bisschen... gelöst, ja. Mir wurde da auch der Zahn gezogen, das Stereo, also Mikrofon muss Mono sein, das Stereo ist, dazu haben wir ja hier die Regler am Mischpult, aber ich will deswegen jetzt nicht haben wir zwei Mikros. Deswegen haben wir zwei Mikros. Jeder das seine. Irgendwas wollte ich doch gerade nachschauen. Zungenbrecher. Ein tolles Thema, Zungenbrecher. Wenn du noch was anderes hast, kannst du gern noch. Englische Zungenbrecher. Finde ich super. Hast du einen im Kopf? Nee, im Kopf nicht. Na, dann ist so, na, dann nicht. Warte mal. Die sind zu schwer. Jetzt warst du's. Scheiße, ich muss. Oh nein, das iPad. Das ist hinüber. Oh Gott. Ich muss diesmal wirklich Nee, das hat sich schlimmer angehört, als es ist. Ich muss diesmal wirklich. Ja, aber bei mir wieder dramatisieren. Post-Production machen und diese lauten Kratzer irgendwie raushauen. Du machst dir gerade mehr Arbeit als nötig, oder? Ja, und alles nur, weil ich euch mit Zungenbrechern versorgen möchte. Oder besser gesagt, bin ich auf ein paar gestoßen, auf German Tongue Twisters. Ja, genau. Einen coolen fand ich zum Beispiel. Ich glaube, die Seite kann ich schon. Ist es die? Die ist sehr mehrsprachig. Also wir werden sie in den Shownotes noch verlinken. Ist eine österreichische Übersetzung.at/twister und dann de.htm. Ja. Einen guten fand ich, wer gegen Aluminium minimal immun ist, hat eine Aluminium-Minimal-Immunität. Sag mal. Sag mal nur Aluminium-Minimal-Immunität. Merk schon. Und dann. Ich kann es ja nicht mal durchlesen, ich kann mir das ja. Sehr gut fand ich auch. Also da geht es jetzt um Walzwerke und Waldzwerge. Du weißt den Unterschied? Ein Walzwerk ist, wo Walzen hergestellt werden. Die kleinen Hobbits. So. Also, nee. Ein Walzwerk ist, wo die, genau, Walzen. An Walzen. Die Halblinge. Nein, das ist ja der Walzwerk. Ja. Ein Walzwerk ist ein Werk, wo Walzen hergestellt werden, oder wie auch immer. Und ein Walzwerk ist ein Zwerg, der im Wald wohnt. Ne? Ja. Darum geht's jetzt hier. Und zwar, wussten Sie schon, dass wenn in Reden von Walzwerken und Waldzwergen die Rede ist, es zu Irritationen beim Hörer führt, da es phonetisch nicht ganz leicht ist zu unterscheiden, ob es sich um ein Walzwerk oder Walzwerk handelt. Gott sei Dank ist es aber relativ selten, dass ein Walzwerk besucht oder Walzwerke in der Umgebung der Walzwerge erbaut werden. Wenn allerdings ein Walzwerk baut, handelt es sich demzufolge um ein Walzwerk. Wenn dieser dann auch noch darin arbeitet, ist es dann offensichtlich ein Walzwerk. Ist klar. Ja, cool, ne? Also finde ich ganz witzig. Ja, was ist denn so? Da gab's doch noch einen ganz coolen. Einen ganz coolen? Ja, ich habe noch einen sehr witzigen gefunden, wo ich mich auch sofort versprochen habe, an der Stelle, wo ich denke, wo man sich definitiv nicht versprechen sollte. Das Doofe am Safari auf dem iPad ist, man kann nicht suchen auf der Seite. Ich habe noch nie gesucht. Auf der Seite. Echt? Na doch, wenn ich jetzt, ich suche. Ach so, was ja auch ganz fies ist, das tschechische Gucci-Handtäschchen. Sag mal, tschechisches Gucci-Handtäschchen. Tschechisches Gucci-Handtäschchen. Täschchen, na, es geht, war gut. Ja, langsam. Sag mal, zehnmal Dungeon Siege. Was, Dungeon, was? Dungeon Siege. Was soll das sein? Ah. Also S-I-E-G-E. S-I, ne? Ja, okay, Dungeon Siege, Dungeon Siege, Dungeon Siege, ja, alles klar. ja, ich find's jetzt leider nicht. Irgendwas habe ich jetzt noch mit Google Chrome gelesen. Ja. Ich weiß nicht mehr, was war denn das noch gleich? Weiß ich nicht. Das hat mich auch irgendwie geärgert. Google Chrome, ich hatte bei Twitter gelesen. Ja, genau. Google Chrome ist ein altes Programm, weil es seit 3 Tagen nicht benutzt wurde oder irgendwas. Nee, nicht gerebootet oder so, ne? Neu startet? Ach, keine Ahnung. Ach, ja, aber irgendwas war da noch. Also irgendwas Ernsthaftes. Ach, ist egal. 60 tschechische Chef-Chemiker scheuchen keusche chinesische Mönche in seichte Löschteiche. Ja, da haben wir eigentlich auch nicht laut mal durch. Ja. Und Englischer jetzt noch? Jetzt muss ich... Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Nein, ist ja kein Problem. Haben wir doch hier... Ah, nee, haben wir nicht hier. Das hast du keine Musik, die wir jetzt einspielen können? Den Abspann. Ich dachte gerade, wir sind bei 1,36, aber ich habe mich verguckt. Nee, warte mal, Englisch. Also ich habe damals bei Google Tongue Twister oder so. Nee, ich habe hier die Seite. Ach so. Englisch. So, Russisch haben wir auch noch, oder? Wir haben sämtliche Sprachen. Recht. Du kannst ja jetzt jeden Podcast mit einem Zungenbrecher in einer anderen Sprache eröffnen und ich finde raus, welche Sprache das ist. Ach, hier ist er. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Das war der, den du kanntest, ja? Genau. Gucken jetzt noch. Dann gibt's noch irgendwas mit Seashore oder so. Und Three Switches oder so. Can you can a can as a canner can? Can you can a can as a canner can a can? Roberta ran rings around the Roman ruins. Roberta rannte, das ist ja im Deutschen schon zum Beispiel. Roberta lief Kreise um die romanischen Ruinen. Stupid Superstition. Ja, also gibt's ein paar. Also wir werden die Webseite mal verlinken, könnt ihr euch selber mal ein paar Sprüche raussuchen. Ja. Ist ganz gut zum Aufstehen. Können Sie uns ja ein Audio-File schicken und dann können wir sie immer einspielen zum Ende oder zum Anfang. Genau, ist ganz einfach. Jeder Laptop, also auch euer, hat ein Mikrofon. Meiner nicht. Doch, meiner nicht. Also alle Laptops außer der von Holger haben ein Mikrofon. Und mit welchem Programm kann man dann gut aufnehmen? Ich glaube, Windows hat da eigentlich... Media Player? Ja, es soll ja was Media sein, Player, wenn jetzt jemand unbedarft ist und jetzt sagt, oh cool, dann probiere ich das Mikro auf diesen Weg. Dann drücke man F1 auf seiner Tastatur, und? Da kommt die Hilfe und dann... Da kann man nehmen, Audioaufnahmen oder so, kann man eingeben? Bestimmt, ja. Na, bestimmt, sagst du jetzt. Naja. Was ist das für eine Info? Ja, wenn nicht, dann fragen wir halt Google. Ja, ich oder wollte Bing, jetzt jemanden, der vielleicht keine Ahnung hat, so einfach wie möglich machen. Zum Beispiel die Screenshot-Geschichte, wie man einen Screenshot macht, lässt sich auf Windows ja wunderbar erklären. Ne? Man drückt... Drucktaste. Und ja, wie mache ich jetzt eine Datei draus? Dann Windows, Software, so, Paint, ja. Steuerung V, speichern unter, fertig. Du hast Zubehör vergessen. Zubehör, genau. Und bei den alten Windows konnte man drücken Windows P, Programme, also man hat dann gedrückt Windows-Taste, P, Z, P. Wenn du das schnell hintereinander tippst, bist du sofort im Paint drin. Ja. So, PCP Enter, glaube ich. Bearbeiten, einfügen. Ja, aber wir wollten ja jetzt eigentlich, die Audiogeschichte wäre ja interessant. Genau. Aber da gibt's jetzt nicht sowas Tolles. Der Media Player, kann der aufnehmen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe, glaube ich, damit noch nie was aufgenommen. Ihr könnt uns die Audiodatei auch als TXT senden und dann kriegen wir das auch schon. Oder einfach eine E-Mail, genau. Ach so, hatten wir vorhin die Kontaktmöglichkeiten eigentlich genannt? Nur Twitter. Nee, wir sind von abgekommen, ne? Twitter und unsere Homepage. Ihr könnt uns, wenn ihr Twitter habt, wenn ihr Twitterer seid, könnt ihr uns einen Tweet schicken. Wisst ihr ja jetzt wo? Genau. Also ich sag's nochmal, entweder an Holger, und zwar twitter.com/maxim86. Richtig. Oder an mich, an twitter.com/sylphmedia. Hm. Oder wer gern die alte Telefonnummer der Grafikabteilung von N24 benutzen möchte, der schickt doch an twitter.com/s6523. Ja. Oder eine E-Mail. Muss man eigentlich auf Groß- und Kleinschreibung achten? Nee, ne? Ich glaube, es ist wurscht, aber schreibt alles klein. Nee, bei dir ist ein großer Anfangsbuchstabe, ne? Genau. Ja, probier's aus. Ja, ist egal. Ja, probier's halt aus. Ja. ja, ihr könnt auch eine Mail schicken an blog@sylphmedia.de oder ihr könnt direkt auf diesen Beitrag, wo dann die tollen Links sind. Genau, Podcast Nummer 8. Nee, 9. 9. Nee, Holger. Doch. Nee. Ja. Nummer 9 war Urlaub. Warte mal, mit Marien. Den letzten, den wir aufgezeichnet haben, war Nummer 7. Holger. Ja, dann kommt der mit Marien, Urlaub, Nummer 8 und wir sind in Nummer 9. Sind wir Nummer 9? Ah, siehst du, jetzt ist schon mal unsicher. Jetzt hast du mich echt verunsichert, aber wir sind doch nicht Nummer 9. Podcast. Sylphmedia. Ausgabe 7. Das ist Tatsache, der. Hör doch auf zu klopfen. Das war jetzt der Trommelwirbel. Achso. Ich guck gerade, ich lade gerade weitere Podcasts. Wir brauchen hier noch so eine Stefan Raab-Tasten. Das kann man, könnte man super an das Mischpult anschließen. Hä? So ein Tool gab es mal für Windows. Oder ist auf den F-Tasten. Wenn man bei iTunes auf mehr laden geht, landet man in einem völlig fremden Podcast. Was? Das muss ich auch nochmal. Ja, du musst dein iPod, deinen integrierten öffnen, gehst auf den Podcast und dann steht da mehr laden und dann. Ja, aber der, das ist ja das Problem, der ist ja noch nicht online, der kommt ja erst morgen raus. Die Geschichte von Computern, Computerspielen, das war Nummer 7. Ja, Quatsch. Das brauchen wir doch einfach. Ja, du hast recht, Detze. Ich dachte, wie komme ich denn darauf, dass wir schon bei der Nummer 9 sind? Nee, wir sind ja auch bei der Nummer 9. Weil wir sehen ja, der geht ja noch nicht online. Online geht ja dann bestimmt der von Marien erst. Genau. Mit Marien, meine ich. Das ist dann welcher? Nummer 8. Dann sind wir doch Nummer 9. Na, sag ich doch. Da habe ich doch gesagt. Hör dir den Podcast nochmal an. Ja. Das wollte ich hören. Warte mal, weißt du, was wir jetzt nämlich mal machen? Wenn ich die Technik hier im Griff habe. Genau, siehst du, wir können ja dann mal ausprobieren. Mit deinem Laptop können wir ja mal was einspielen. Das, ja, ihr könnt ja mit Klavier und mit deinem tollen Gerät und so. Oh, ich hasse es, ey. Wir können unser eigenes Intro bauen. In dem Blog kommen so viele Spam-Kommentare. Also Podcast Folge 9 heißt hier Urlaub. Warum ist ein Podcast Folge 9 Urlaub? Weil ich mich verschrieben habe in der Zahl. Ach, verdammt. Immer diese Amateure. Na gut, dann das kann ich ja noch korrigieren. Es steht übrigens auch in der Ankündigung schon drin, dass das Podcast Nummer 9 ist. Und warte mal. Ja. Jetzt, wir hören uns jetzt einfach mal den Podcast Nummer 9 an. Also den richtigen Podcast Nummer, der ja eigentlich die 8 ist. Hast du schon reingehört? Nee. Dann kannst du jetzt gut ich rein. Noch, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Es ist media.de Podcast. Unser Thema heute. Die Entwicklung des Univac zum ENIAC. Computerhistory. Nein. Ja, also ich habe Marien wirklich veräppelt. Ja, hat sie mir schon erzählt. Ach so. Vorhin am Telefon. Und dann hat sie den anderen Podcast nicht gehört, wo wir es abgesprochen haben. Ja, haben wir ja schon ein paar Mal angekündigt, mit Holger zusammen. Ja, genau. Also ihr habt den Podcast 8 ja schon gehört, der jetzt als 9 noch ausgeschrieben ist. Das werde ich gleich noch ändern. Der geht ja morgen online als 9. Oh Gott, das geht aber schnell. Ja. Und vor allen Dingen, habe ich den schon als 9 benannt auch? Ich weiß es nicht. Egal, wir werden sehen. Ja. Wie konnte das passieren? Der Fehler sitzt immer vor dem Computer. Ja, richtig. Ja, wir sind bei den 2 Stunden angekommen. Nein, ganz schön. Oh, ich muss ja jetzt, das ist ja jetzt ungewohnt, ich brauche ja nichts mehr schneiden. Ich muss schon mal, willst du noch irgendwas loswerden? Ihr könnt uns auch Spenden schicken, auf dass ich mir einen neuen Mac Mini holen kann. Wir haben noch keine Spenden, noch kein Spendenkonto. Das war übrigens auch PayPal Tipp. Kann man doch bestimmt schnell erstellen. Ein Tipp in diesem Podcast-Buch, sich ein Spendenkonto anzulegen. Aber habe ich im Moment noch nicht so die Ambitionen zu. Ihr könnt Bargeld vorbeibringen. Meine Adresse steht im Impressum. Wenn es genug ist, dann erzähle ich es auch dem Holger und teile ich mit ihm. Ja. Nee, sonst noch irgendwas? Gewinnspiele? Nee. Wir verlosen einen unserer Space Marines. Also einen von deinen Space Marines verlose. Bei Gewinnspielen ist ja so, dafür ist das Radio ja da. Ja. Pass auf, Holger. Ich fühle mich da immer voll verarscht. Wenn sie mir schon die Lösung mal verraten. Und dann noch eine A und B Möglichkeit haben. Genau. Wir haben jetzt noch genau 40 Sekunden Zeit. Und dann geht diese Sendung auch schon zu Ende. Oh mein Gott. Ja, wie aufregend. Was machen wir denn nächste Sendung? Hast du schon eine Idee? Na, vielleicht Tabletop dann, wenn wir da gewesen sind. Ja, okay. Ne? Gut. Ja, und dann würde ich sagen... Und Videospielemuseum. Achso, ja, den Termin haben wir ja dann... Müssen wir noch machen. Machen wir den, ja. Wolfchen nicht weg. Gut, wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Ich würde sagen, wir verabschieden uns schnell. Jeder macht noch ein lustiges Geräusch. Nee, wir haben genug lustige Geräusche. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst. Ja. Und jetzt nach der Sendung? Erzählst du mir noch, was auf deinem Zettel steht. Also, okay, alles klar. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.